Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 12. Herr Burlock besaß keinen tiefschürfenden Geist. Da er der falschen Auffassung huldigte, der Wert des Individuums bestimme sich nach der Summe der an ihm wahrnehmbaren Eigenschaften, konnte er unmöglich ahnen, welchen Wert Stevie in den Augen von Frau Burlock besaß. »Sie nimmt es wirklich schwer«, sagte er sich. »Und an allem ist der verdammte Heat schuld. Warum nur muss er die Frau so aufregen? Aber es ist nötig, zu ihrem eigenen Besten zu verhindern, dass sie ganz und gar außer sich gerät. Sei doch vernünftig, Winnie. Wie, wenn du nun mich verloren hättest?« Er hatte wohl erwartet, sie aufschreien zu hören. Aber sie gab keinen Laut, sondern lehnte sich ein wenig zurück und versank in ein noch tieferes, ihm unverständliches Schweigen. Er legte ihr die Hand auf die Schulter und sprach: »Sei doch keine Närrin, Winnie.« Sie regte sich nicht. Man kann unmöglich vernünftig mit einer Frau sprechen, deren Gesicht man nicht sieht. Herr Burlock zerrte an den Handgelenken seiner Frau. Doch schienen ihre Hände am Gesicht festgewachsen zu sein. Ihr Körper kam ihm entgegen und sie wäre fast vom Stuhl gefallen. Es verblüffte ihn, sie so schlaff und kraftlos zu sehen, und er war noch dabei, sie wieder auf ihren Stuhl zu setzen, als sie plötzlich ganz starr wurde, sich von ihm losriss, aus dem Laden durch das Wohnzimmer und in die Küche rannte. Das ging sehr schnell. Er hatte ihr gerade noch ins Gesicht und genug von ihren Augen sehen können, um zu wissen, dass sie ihn nicht angeblickt hatte. Er sah eine Kerkerhaft, vorzeitige Entlassung und ein Leben im Auslande vor sich, wie er es sich für den Fall eines Fehlschlages schon ausgemalt hatte. Und das Unternehmen war ja fehlgeschlagen, wenn auch auf andere Weise, als er befürchtet hatte. Beinahe wäre es ein Erfolg geworden, ein Erfolg, der es ihm ermöglicht hätte, Herrn Wladimir sozusagen als das Gespenst eines tüchtigen Agenten zu erscheinen und ihm seine überheblichen Manieren abzugewöhnen. Jedenfalls kam es Herrn Burlock so vor. Sein Renommee bei der Gesandtschaft wäre ins Ungemessene gewachsen, wenn seine Frau nicht auf die unglückliche Idee verfallen wäre, die Adresse in Stevies Mantel zu nähen. Die Stellung war verloren, und genau betrachtet traf niemanden die Schuld daran. Ein winziger Umstand hatte das Ende herbeigeführt. Es war, als gleite man im Dunkeln auf einer Apfelsinenschale aus und breche sich ein Bein. Herr Burlock holte erschöpft Atem. Er machte seiner Frau keine Vorwürfe. Er überlegte: »Während ich eingesperrt bin, muss sie sich um den Laden kümmern.« Und als er bedachte, wie schmerzlich sie zunächst ihren Bruder Stevie vermissen werde, begann er sich um ihre Gesundheit und ihren Gemütszustand zu sorgen. Keinesfalls durfte es geschehen, dass sie zusammenbrach, während er im Gefängnis saß. Was sollte dann aus dem Laden werden? Der Laden war immerhin ein Aktivposten. Obwohl Herr Burlock sich fatalistisch damit abgefunden hatte, dass er als Geheimagent erledigt war, mochte er sich doch keinesfalls mit dem gänzlichen Ruin befreunden, und zwar, das muss man zugeben, hauptsächlich seiner Frau wegen nicht. Wie sie da so stumm und ihm unsichtbar in der Küche saß, machte sie ihm Angst. Wäre nur ihre Mutter da, aber dieses törichte alte Weib. Ärger und Angst überkamen Herrn Burlock. Er musste mit seiner Frau reden. Man sollte ihr schließlich beibringen können, dass der Mensch unter gewissen Umständen zu Verzweiflungstaten fähig ist. Aber er brach nicht sogleich auf, ihr diese Erläuterungen zu geben. Zunächst einmal galt es, gemäß der Einsicht zu handeln, dass dies kein Abend für geschäftliche Transaktionen sei. Er verschloss also die Tür zur Straße und löschte im Laden das Gaslicht. Nachdem Herr Burlock dergestalt dafür gesorgt hatte, dass er am häuslichen Herde nicht gestört werden konnte, begab er sich ins Wohnzimmer und spähte in die Küche. Frau Burlock saß an dem Platz, auf dem Stevie für gewöhnlich des Abends hockte, um sich mit Zirkel und Papier die Zeit zu vertreiben, indem er endlose Kreise malte, die an Chaos und Ewigkeit gemahnten. Sie hatte die Arme auf dem Tisch gekreuzt und den Kopf darauf gelegt. Herr Burlock betrachtete eine Weile ihren Rücken und ihre Frisur, dann trat er von der Tür weg. Herr Burlock glaubte sich von dieser Frau geliebt. Aber sie hatte ihn niemals ermuntert, ihr vertrauliche Eröffnungen zu machen, und was er ihr nun mitzuteilen hatte, setzte das feinste seelische Verständnis voraus. Wie sollte er, der Ungeübte, ihr erklären, was er selber nur dumpf ahnte? Dass es ein schicksalhaftes Zusammenwirken von Umständen gibt, dass gewisse Ideen im menschlichen Hirn wachsen, bis sie ein Eigenleben führen, aus sich selber Kräfte gewinnen und schließlich sogar eine überredende Stimme. Er konnte ja nicht klarmachen, dass man so lange von einem feisten, witzigen, glattrasierten Gesicht verfolgt werden kann, bis einem selbst der aberwitzigste Einfall als Eingebung höchster Weisheit erscheint, verspricht er nur die endgültige Befreiung. Nachdem er dergestalt den ersten Sekretär einer bedeutenden Gesandtschaft heraufbeschworen hatte, blieb Herr Wörlock an der Tür stehen, sah wütend und mit geballten Fäusten in die Küche hinunter und redete seine Frau folgendermaßen an: »Du weißt ja nicht, mit was für einer Bestie ich es zu tun hatte. Eine verblödete, zynische, gefährliche Bestie, die ebenso wenig Verstand hat wie nach all diesen Jahren, und das einem Mann wie mir. Dabei habe ich meinen Kopf für diese Bande riskiert. Davon hast du keine Ahnung gehabt, und das ist ja auch in Ordnung so. Warum hätte ich dir auch sagen sollen, dass ich während der 7 Jahre unserer Ehe jederzeit damit rechnen musste, ein Messer zwischen die Rippen zu bekommen? Ich bin nicht der Mann, der einer Frau, die ihn liebt, das Herz schwer macht. Du brauchtest von alledem nichts zu wissen.« Herr Wörlock umschritt wutschäumend noch einmal sein Wohnzimmer. Eine giftspritzende Bestie, fuhr er bei der Tür angelangt fort. »Mich einfach so zum Spaß auf die Straße setzen und verhungern lassen. Für ihn war es wirklich ein ganz großartiger Witz, das konnte man sehen. Und das einem Mann wie mir. Du kannst es ruhig wissen. Es gibt unter den höchsten Würdenträgern dieser Welt etliche, die es nur mir zu verdanken haben, dass sie noch lebendig auf ihren 2 Beinen umherlaufen können. Da kannst du mal sehen, Mädchen, mit was für einem Mann du verheiratet bist.« Er sah, dass seine Frau sich aufrichtete. Frau Wörlocks Arme lagen noch ausgestreckt auf dem Tisch. Herr Wörlock betrachtete ihren Rücken, als wolle er da den Eindruck ablesen, den seine Worte machten. »Es hat in den letzten 11 Jahren keinen Mordkomplott gegeben, in dem ich nicht unter Lebensgefahr meine Finger gehabt hätte. Dutzende von Anarchisten habe ich mit ihren verwünschten Bomben in den Taschen losgeschickt und dafür gesorgt, dass sie an der Grenze geschnappt wurden. Der alte Baron wusste sehr wohl, was sein Land an mir hatte. Und jetzt kommt da plötzlich so ein besserwisserisches, hochnäsiges Schwein daher.« Herr Wörlock ging langsam die 2 Stufen zur Küche hinunter, nahm ein Glas von der Anrichte und trat damit an den Spülstein, ohne seine Frau anzusehen. »Der alte Baron wäre jedenfalls nicht so sträflich verrückt gewesen, mich um 11 Uhr morgens zu sich zu bestellen. Es gibt in London 2 oder 3 Leute, die sich nichts daraus gemacht hätten, mir den Schädel einzuschlagen, wenn sie mich in die Gesandtschaft hätten gehen sehen. Es war schon ein gemeiner, nichtsnutziger Streich, einen Mann wie mich für nichts und wieder nichts so in Gefahr zu bringen.« Herr Wörlock drehte den Hahn über dem Becken auf und stürzte hintereinander 3 Glas Wasser hinunter, um die Glut seiner Empörung zu löschen. Herrn Wladimirs Verhalten war wie eine Brandfackel, welche in Herrn Wörlock eine Feuersbrunst entfacht hatte. »Nur aus Rücksicht auf dich habe ich den brutalen Kerl nicht bei der Kehle gepackt und ihn mit dem Schädel gegen die Kaminverkleidung gestoßen. Ich wäre leicht mit ihm fertig geworden, mit diesem säuglingsgesichtigen, glattrasierten.« Herr Wörlock unterließ es, seinen Satz zu beenden, so als könne kein Zweifel daran sein, wie das letzte Wort heißen müsse. Zum ersten Mal in seinem Eheleben eröffnete er sich seiner so gar nicht neugierigen Frau. Das Einzigartige dieses Ereignisses und die Kraft und Bedeutung der Empfindungen, die sich im Laufe seiner Beichte in ihm regten, ließen Herrn Wörlock das Schicksal des armen Stevie glatt vergessen. Vorübergehend jedenfalls waren die stammelnde, von Angst und Empörung erfüllte Existenz und das gewaltsame Ende des Jungen ganz aus Herrn Wörlocks Blickfeld verschwunden. Daher war er auch so erstaunt, als er aufsah und den ihm unverständlichen Ausdruck auf dem Gesicht seiner Frau bemerkte. »Wovon redest du überhaupt?« Herrn Wörlock überkam Mutlosigkeit, eine Folge seiner Erschöpfung. Er war den ganzen Tag über sehr beschäftigt gewesen und hatte seine Nerven bis aufs Äußerste strapaziert. Nach einem Monat zermarternder Sorgen, der in einer unerwarteten Katastrophe geendet hatte, sehnte sich sein leidgeprüftes Gemüt nach Ruhe. Seine Laufbahn als Geheimagent war auf eine nicht vorhersehbare Weise beendet worden, und nun durfte er endlich auf eine ungestörte Nachtruhe rechnen. Als er jedoch seine Frau ansah, beschlichen ihn Zweifel. »Sie nimmt es sehr schwer«, dachte er. »Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Er gab sich Mühe, ein passendes Wort zu finden. »Du musst dich jetzt zusammennehmen, Mädchen«, sagte er mitfühlend. »Was geschehen ist, ist geschehen.« Frau Wörlock fuhr ein wenig zusammen, doch rührte sich kein Muskel in ihrem weißen Gesicht. Herr Wörlock, der sie nicht ansah, fuhr gewichtig fort: »Geh jetzt zu Bett. Du musst dich mal tüchtig ausweinen.« Dieses Mittel empfiehlt sich durch nichts als durch die Billigung seitens der gesamten Menschheit. Man ist allgemein der Auffassung, dass sich die Gefühle einer Frau in einem Schauer entladen müssen, ganz als seien sie nichts Substanzielleres als eine Wolkenbank am Himmel. Doch die bejammernswerten Begleitumstände von Stevies Ableben, die in Herrn Wörlocks Betrachtungsweise nur Teil eines größeren Missgeschickes waren, ließen ihre Tränen schon an der Quelle eintrocknen. Es war, als habe man sie mit einer weißglühenden Eisenstange geblendet und als sei gleichzeitig ihr Herz zu einem Eisblock erstarrt, der sie innerlich vor Kälte erbeben ließ und ihren Gesichtszügen eine gefrorene, reglose Versonnenheit gab, die auf eine weißgetünchte Wand ohne Schriftzeichen gerichtet war. Erfüllt von dem Zorn und der Verzweiflung der hintergangenen Frau, ließ sie ihr Leben an sich vorüberziehen, und zwar in Bildern, die hauptsächlich Stevies schwierige Existenz von seinen ersten Tagen an zum Gegenstand hatten. Nur wenige Sekunden waren vergangen, seit das letzte Wort in der Küche gesprochen worden war, und schon erschien vor Frau Wörlocks geistigem Auge eine Episode, die sich vor nicht mehr als 14 Tagen ereignet hatte. Aus krankhaft erweiterten Pupillen starrte sie auf das Bild, das ihr den armen Stevie und ihren Gatten zeigte, wie sie sich Seite an Seite die Brad Street hinunter vom Laden entfernten. Diese letzte Vision war so plastisch und so lebensecht, sie war in allen Einzelheiten ein so getreues Abbild der Wirklichkeit, dass sie Frau Wörlock ein kummervolles, halblautes Murmeln abpresste, indem sie die größte Illusion ihres Lebens wiederholte, ein entsetztes Murmeln, das auf ihren blassen Lippen erstarb. Sie könnten Vater und Sohn sein. Herr Wörlock blieb stehen und hob das besorgte Antlitz. »Wie, was hast du gesagt?« fragte er. Frau Wörlock starrte die weiße Wand an. Eine kahle, völlig kahle Wand. Von einer Kahlheit, die dazu reizte, dagegen anzulaufen und sich den Schädel einzurennen. Frau Wörlock blieb reglos sitzen. »Die Gesandtschaft«, begann Herr Wörlock wieder nach einer vorbereitenden Grimasse, mit der er seine Zähne entblößte wie ein Wolf. »Ich wünschte, ich könnte mich dort einmal eine halbe Stunde lang mit einem Knüppel betätigen. Ich würde nicht eher aufhören zu prügeln, bis ich der ganzen Bande jeden Knochen einzeln gebrochen hätte. Aber lass nur, ich werde Ihnen schon zeigen, was daraus wird, wenn man versucht, einen Mann wie mich auf die Straße zu setzen. Ich bin schließlich nicht stumm. Die ganze Welt soll erfahren, welche Dienste ich Ihnen geleistet habe. Ich fürchte mich nicht. Es ist mir gleich. Soll alles herauskommen, alles. Die sollen nur aufpassen.« Herr Wörlock nahm an, dass seine Frau ihn verstanden habe, und doch wäre er froh gewesen, wenn sie es ihm in diesem Augenblick bestätigt hätte. Es hätte ihn getröstet. Ein solcher Trost wurde ihm aus mehreren Gründen nicht zuteil. Zunächst gab es da ein mechanisches Hindernis, Frau Wörlock hatte ihre Stimme nicht in der Gewalt. Sie glaubte nur, die Wahl zwischen Schreien und Schweigen zu haben, und instinktiv bevorzugte sie das Schweigen. Winnie Wörlock war von Natur aus schweigsam. Außerdem lähmte sie die Scheußlichkeit des Gedankens, der ihr Hirn ausfüllte. Ihre Wangen waren bleich, die Lippen aschfarben, ihre Reglosigkeit war erstaunlich. Und ohne Herrn Wörlock anzusehen, dachte sie, dieser Mann hat den Jungen fortgeholt, um ihn zu ermorden. Er hat den Jungen von zu Hause fortgeholt, um ihn zu ermorden. Er hat den Jungen von mir fortgeholt, um ihn zu ermorden. Dieser Gedanke, den sie nicht fassen konnte, marterte Frau Wörlock und trieb sie schier zum Wahnsinn. Er saß ihr in den Adern, in den Knochen, in den Haarwurzeln. Innerlich nahm sie die biblische Trauerhaltung ein, verhüllte das Gesicht, zerriss ihr Gewand. Klagegeschrei dröhnte in ihren Ohren, doch ihre Zähne waren krampfhaft zusammengepresst und in ihren tränenlosen Augen brannte der Zorn, denn sie war keine ergebene Kreatur. Durch die zusammengepressten Zähne murmelte Frau Wörlock zur Wand und ich habe geglaubt, er hätte sich erkältet. Herr Wörlock vernahm diese Worte und griff sie auf. Ach, es war nichts weiter, sagte er mürrisch. Es war die Aufregung. Ich hatte mich deinetwegen so schrecklich aufgeregt. Frau Wörlock wandte langsam den Kopf und starrte nun nicht mehr die Wand an, sondern ihren Mann. Herr Wörlock biss sich auf die Fingerspitzen und sah zu Boden. »Man kann nichts mehr daran ändern«, nuschelte er und ließ die Hand sinken. »Du musst dich zusammenreißen, denn du wirst deinen Verstand bald brauchen. Schließlich hast du uns die Polizei auf den Hals gebracht. Lass nur, ich werde das nicht mehr erwähnen«, fuhr er großmütig fort. »Du konntest es schließlich nicht wissen.« »Konnte es nicht wissen«, hauchte Frau Wörlock. »Es war, als habe eine Leiche gesprochen.« Herr Wörlock nahm den Faden seiner Rede wieder auf. »Ich mache dir keine Vorwürfe. Die Kerle sollen schon was erleben. Wenn ich erst mal hinter Schloss und Riegel sitze, kann ich ungefährdet reden, du begreifst. Du musst damit rechnen, dass ich dich 2 Jahre lang allein lassen werde«, fuhr er aufrichtig um sie besorgt fort. »Du wirst es leichter haben als ich. Du hast was zu tun, also pass auf, Winnie. Du musst unter allen Umständen das Geschäft über die nächsten 2 Jahre bringen. Du verstehst genug von der Sache, du bist klug. Ich werde dich wissen lassen, wann es an der Zeit ist, Verkaufsverhandlungen aufzunehmen. Du musst natürlich besonders vorsichtig sein, denn die Genossen werden die ganze Zeit über ein Auge auf dich haben. Du musst dich so geschickt anstellen, wie du kannst, und verschwiegen sein wie das Grab. Niemand darf ahnen, was du vorhast. Ich möchte nämlich nicht gerne unmittelbar nach meiner Entlassung einen Schlag auf den Kopf oder ein Messer in den Rücken bekommen.« Ein Geheimagent, der aus dem Wunsch nach Rache darauf verzichtet, unbekannt zu bleiben und seine Taten der Öffentlichkeit bekannt macht, wird das Ziel einer verzweifelten, blutgierigen Entrüstung. Herrn Wörlock lag daran, seiner Frau diese Gefahr deutlich vor Augen zu führen, ohne sie indessen unnötig zu übertreiben. Er wiederholte also, dass er keine Lust verspüre, sich von den Revolutionären beseitigen zu lassen. Er sah seiner Gattin gerade in die Augen. Die erweiterten Pupillen seiner Frau nahmen den Blick in ihre unergründlichen Tiefen auf. »Dafür habe ich dich doch zu gern«, sagte er mit einem nervösen kleinen Lachen. Herr Wörlock, der in seinem geheimen Gewerbe ein beschlagener Mann war, glaubte, seinen Plänen und Spekulationen gute Erfolgschancen vorhersagen zu können. Er nahm ganz fest an, dass es ihm nicht allzu schwer fallen werde, den Dolchen der empörten Revolutionäre zu entwischen. Er hatte die Kraft ihres Zornes und die Länge ihres Armes aus beruflichen Gründen oft genug übertrieben und machte sich daher keinerlei Illusionen darüber. Seine erste vertrauliche Unterredung mit seiner Gattin war von ehrlicher Zuversicht bestimmt. Auch hielt er es für taktisch richtig, so selbstsicher wie möglich zu erscheinen, das würde ihr Mut machen. Der selbstgefällige Tonfall drängte sich mehr und mehr Frau Wörlocks Ohren auf, welche der Worte nicht achteten, denn was sollten ihr jetzt Worte? Was konnten angesichts ihrer fixen Idee Worte zum Guten oder Bösen bewirken? Ihr schwarzer Blick folgte dem Mann, der da auseinandersetzte, wie er sich der Strafe zu entziehen gedachte. Der Mann, der den armen Stevie von zu Hause weggeführt hatte, um ihn irgendwo zu töten. Frau Wörle konnte sich nicht darauf besinnen, wo. Aber ihr Herz begann vernehmlich zu klopfen. Es war ja gar nicht mehr notwendig, hier in dieser Küche, in diesem Haus, bei diesem Mann zu bleiben. Denn der Junge war für immer dahingegangen. Und bei diesem Gedanken erhob sich Frau Wörlock wie von einer Feder emporgeschnellt. Allerdings sah sie auch keinen Grund, noch länger auf dieser Welt zu verweilen, und das gebot ihr Einhalt. Herr Wörlock schaute ihr mit dem Blick des bekümmerten Gatten zu. Als er sah, dass seine Frau sich anschickte, wortlos die Küche zu verlassen, war er recht enttäuscht. »Wo willst du hin?« rief er ziemlich scharf. »Nach oben?« Beim Klang seiner Stimme drehte sich Frau Wörlock in der Türöffnung um. Eine Regung von Klugheit, einer Klugheit, die aus der Furcht stammte, aus der grässlichen Angst, von diesem Mann angesprochen und berührt zu werden, bestimmte sie dazu, ein klein wenig zu nicken, von der Höhe der 2 Stufen herab, und den Mund ein bisschen zu verziehen. Was Herr Wörlock mit dem Optimismus des Ehemannes als ein schwaches, ungewisses Lächeln deutete. »Recht so«, ermunterte er sie rau. »Du brauchst Ruhe, geh nur. Ich komme auch bald.« »Frau Wörlock«, die freie Frau Wörlock, die in Wahrheit gar kein bestimmtes Ziel gehabt hatte, folgte dieser Anregung steif und gemessen. Herr Wörlock sah ihr nach. Sie verschwand die Treppe hinauf. Er war enttäuscht. Es war etwas in ihm, das es lieber gesehen hätte, wäre sie dazu getrieben worden, sich ihm an die Brust zu werfen. Doch war er großmütig und nachsichtig. Auch Herr Wörlock strömte im Allgemeinen nicht gerade von Zärtlichkeiten und Koseworten über. Aber dies war ein Abend besonderer Art. An einem solchen Abend wünscht der Mann sich Stärkung und Bestätigung durch unmissverständliche Beweise von Teilnahme und Zuneigung. Herr Wörlock drehte seufzend das Gas in der Küche ab. Es trieb ihm fast die Tränen in die Augen, als er jetzt im Wohnzimmer stand und an die Einsamkeit dachte, von der seine Frau nun umgeben war. In dieser Stimmung fehlte Stevie Herrn Wörlock sehr. Trauernd dachte er an Stevies Ende. Wenn doch der Junge sich in seiner Dummheit nur nicht selbst umgebracht hätte. Ein nagendes Hungergefühl überkam ihn abermals. Der kalte Braten, der wie zu Stevies Leichenschmaus angerichtet schien, erregte seine Aufmerksamkeit. Und wiederum labte sich Herr Wörlock. Er labte sich gierig, ohne Hemmung und Anstand. Er schnitt mit dem scharfen Messer dicke Scheiben vom Braten und verschlang sie ohne Brot. Bei diesem Imbiss fiel es Herrn Wörlock auf, dass er nicht, wie es eigentlich in der Ordnung gewesen wäre, seine Frau im Schlafzimmer hin und her gehen hörte. Der Gedanke, sie vielleicht im Dunkeln auf dem Bette sitzend anzutreffen, benahm ihm nicht nur den Appetit, sondern auch die Lust, ihr schon jetzt hinaufzufolgen. Herr Wörlock legte das Tranchiermesser aus der Hand und lauschte sorgenvoll und aufmerksam. Schließlich ward ihm der Trost, sie umhergehen zu hören. Sie durchquerte das Zimmer und riss ein Fenster auf. Nachdem oben eine Weile Stille geherrscht und er sie sich vorgestellt hatte, wie sie den Kopf aus dem Fenster streckte, hörte er, wie die Jalousie langsam herabgelassen wurde. Dann tat sie ein paar Schritte und setzte sich. Herr Wörlock, der sehr häuslich war, wusste jeden Laut zu deuten. Als er dann die Schritte seiner Frau abermals hörte, wusste er, ganz als habe er zugesehen, dass sie ihre Straßenschuhe angezogen hatte. Bei diesem bedrohlichen Anzeichen ruckte Herr Wörlock mit den Schultern, ging vom Tisch weg, stellte sich mit dem Rücken vor den Kamin, legte den Kopf auf die Seite und knabberte ratlos an seinen Fingerspitzen. Er verfolgte aufmerksam alle Geräusche. Sie ging hastig hin und her, blieb plötzlich stehen, war nun vor der Kommode, nun vor dem Kleiderschrank. Eine schier nicht mehr zu bewältigende Müdigkeit, die Ernte dieses Tages der Aufregungen und Überraschungen, drückte Herrn Wörlock nieder. Er hob den Blick erst, als er seine Frau die Treppe herunterkommen hörte. Es verhielt sich gerade so, wie er vermutet hatte, sie war zum Ausgehen gekleidet. Frau Wörlock war frei. Sie hatte das Schlafzimmerfenster aufgerissen in der Absicht, entweder Mord zu Hilfe zu schreien oder sich hinauszustürzen. Denn sie wusste nicht recht, welchen Gebrauch sie von ihrer Freiheit machen sollte. Es schien ihr, als sei sie in zwei Teile zerlegt worden, deren jeweilige Geistestätigkeit nicht aufeinander abgestimmt war. Die stumme verlassene Straße stieß sie ab, weil sie im Bunde war mit jenem Mann, der so gewiss darauf rechnete, der Strafe zu entgehen. Sie fürchtete sich zu schreien, da vielleicht niemand ihr zu Hilfe kommen würde. Es würde sogar ganz gewiss niemand kommen. Ihr Selbsterhaltungstrieb schreckte sie vor dem Sturz in die Gasse zurück, die wie ein schlammiger, tiefer Graben aussah. Frau Wörlock schloss das Fenster und kleidete sich um in der Absicht, die Straße auf andere Weise zu erreichen. Sie war frei. Sie hatte sich sorgfältig angekleidet und sogar daran gedacht, einen schwarzen Schleier über das Gesicht zu ziehen. Als sie vor Herrn Wörlock im Wohnzimmer erschien, stellte er fest, dass sie auch ihr kleines Täschchen am linken Handgelenk trug. Gewiss wollte sie auf dem schnellsten Weg zur Mutter. Mit wahrer Seelengröße bemerkte er nach einem schnellen Blick auf die Wanduhr, nun in völlig ruhigem Ton, wenn auch nicht ohne Strenge: »Es ist jetzt 8:25 Uhr, Winnie. Es ist zu spät, um noch zu deiner Mutter zu fahren. Du könntest heute Abend nicht mehr zurückkommen.« Er hatte dabei die Hand ausgestreckt und Frau Wörlock war stehen geblieben. Er fügte gewichtig hinzu, deine Mutter wird zu Bett gegangen sein, ehe du ankommst. Im Übrigen können solche Neuigkeiten gut warten. Nichts hatte Frau Wörlock ferner gelegen, als ihre Mutter aufzusuchen. Sie schreckte vielmehr vor diesem Gedanken zurück. Und da sie hinter sich einen Stuhl fühlte, kam sie dessen stummer Aufforderung nach und setzte sich. Mit Hut und Schleier angetan, sah sie aus wie eine Besucherin, die auf einen Sprung zu Herrn Wörlock hereinsehen wollte. Ihre Fügsamkeit ermutigte ihn und gleichzeitig reizte ihn ihr Auftreten, das den Anschein erweckte, als unterwerfe sie sich stumm und nur für ein Weilchen. »Lass dir sagen, Winnie«, begann er streng, »dass dein Platz heute Abend hier zu Hause ist. Schließlich hast du mir ja die verdammte Polizei auf den Hals gehetzt. Ich mache dir das nicht zum Vorwurf, aber immerhin bist du es gewesen, die das getan hat. Nun nimm schon diesen verwünschten Hut ab. Du kannst jetzt nicht ausgehen, Schatz«, fügte er weicher hinzu. Frau Wörlock klammerte sich mit einer geradezu krankhaften Hartnäckigkeit an diese Sätze. Der Mann, der Stevie buchstäblich unter ihren Augen fortgeführt hatte, um ihn an einem Ort zu ermorden, dessen Name ihr entfallen war, dieser Mann verbot ihr, das Haus zu verlassen. Wie denn auch nicht? Nun, nachdem er Stevie ermordet hatte, würde er sie nie mehr aus den Händen lassen. Er würde sie gratis behalten wollen. Und auf diese für sie bezeichnende Schlussfolgerung, die mit dem ganzen Starrsinn einer schiefen Logik ausgestattet war, gründete die verstörte Frau Wörlock ihre Pläne. Sie könnte an ihm vorbei die Tür erreichen und auf die Straße rennen. Doch dann würde er hinter ihr herlaufen, sie umklammern und sie in den Laden zurückzerren. Dann könnte sie ihn kratzen, treten, beißen, stechen. Zum Stechen jedoch bedurfte sie eines Messers. Frau Wörlock saß in ihrem eigenen Haus reglos hinter dem schwarzen Schleier wie ein maskierter, geheimnisvoller Besucher, dessen Absichten niemand kennt.